Deutschlandfunk Hörspiel. Genau so, bloß anders. Hörspiel von Antje Meixner. Hinter der Garage ist der Boden schlecht, nur Sand. Da wächst nichts außer Spargel. Da darf ich ein Beet haben. Da sitze ich, klein und dünn, und frage mich, warum ich bin. Hinter der Garage ist es dunkel von dem Baum, der die harten, sauren Äpfel hat. Die will niemand essen, die muss ich trotzdem auflesen. Das gehört sich so. Hinter der Garage stinken die Komposthaufen. Das Knöchelchengrab der Aufgegessenen. Der Tod macht Humus aus Kartoffelschalen und faulen Äpfeln, aus dem Weggeschmissenen. Hinter der Garage pflanzt der Vater einen Sauerkirschbaum. Der wird schon was tragen, so klein und dünn, so schlecht der Boden. Sind die Erwartungen hoch? Der Tod nebenan ist sein Freund. Keine Zugänge, Leere, Radio. Den Kopf drehen nach links oben. Falsch sein. Falsch ist die Hitze im Gesicht, die Panik im Genick, das Brennen im Hals, das Feuer in der Wanne. Wer ist ich? Keine Worte für nichts. Ich bin eingesperrt in das Land, eingesperrt in das Haus meiner Eltern, Schule, Arbeit, in den Takt der Jahreszeiten, der mich frieren und schwitzen lässt, in den Tagesablauf, in das Aufstehen müssen früh. Stress, schon wieder zu spät, schon wieder zu zeitig, schon wieder daneben, schon wieder die Norm nicht erfüllt, schon wieder versagt, schon wieder unordentlich, schon wieder nicht gut genug. Sonnabend. Ich höre Radio, heimlich, spät nachts. Ich sauge den Radiosound wie durch einen Strohhalm in mich ein. Der Druck ist hoch, ich bin aufgeregt. Die Spannung steigt an und gleichzeitig endlich ein Tropfen auf die heiße Leere. Eine Stimme inszeniert sich, hypnotisiert mich, erzählt Mythen von Bands, klingt untypisch, klingt androgyn, traurig, begehrlich. Eine Stimme inszeniert sich, hypnotisiert mich, erzählt Mythen von Bands, klingt untypisch, klingt androgyn, traurig, begehrlich. Was ist das für ein Typ? Wie hieß die Band nochmal? Ich drücke auf den roten Aufnahmeknopf, das Band rauscht durch die Kassette. Jeder einzelne Gitarrenton geht direkt vom Ohr in die Muskeln, meine Beine zucken. Räume öffnen sich in mir, Konzertlocations, Schlösser. Mit jedem Lied aus dem Radio, mit jedem Atemzug werden sie größer. Meine Wut bekommt einen Platz auf dem Thron. Ich beschließe ab sofort, Teil dieser Realität zu sein. Einmal pro Woche atme ich durch. Einmal die Woche weiß ich, ich bin nicht die Einzige. Einmal pro Woche habe ich freiwillig Ohrenschmerzen und offene Herzschmerzen. Einmal pro Woche ernähre ich mich von Radiowellen. 2. Frisur. Ein Punkt. Ein Punkt wie ein Spinnennest, wenn die kleinen Spinnen schlüpfen und jede in eine andere Richtung krabbelt. Der Punkt breitet sich zur Fläche aus. Der Punkt breitet sich zur Fläche aus. Sich die Punkerin anziehen. Sich den Habitus anziehen, sich den Punk überstülpen und den Punk raushängen lassen, sich mit der Lederjacke ein Verhalten überziehen, sich ein Verhalten zulegen, sich vom Verhalten frisieren lassen, sich von den Verhältnissen frisieren lassen, eine Frisur begehren, sich von einer Frisur anziehen lassen, von einer Lederjacke, von einem Ohrring im Ohr eines Typen, von vielen Ohrringen im Ohr einer Frau, von rasierten Flächen am Kopf einer Frau, vom schwarzen Lidstrich am Auge eines Typen, von schweren Schuhen am Fuß einer Frau. Eine Frisur begehren. Und eine Frisur zu tragen begehren. Ich habe solche Haare wirklich nötig. Jetzt geht der Vorhang auf. Der Vorhang aus Haaren vor meiner Stirn. Ich erzwinge einen Spalt in der Realität, einen Lichtblick, einen Ausblick auf die, die ich sein will. Der Vorhang geht auf. Haare ab, Haare hoch, steil, ein Gebirge aus Haar. Haare wie Messer, die aus dem Kopf stechen. Meine Frisur ist wie das Sägeblatt einer Kreissäge. Sie sägt Schneisen in den Blick der alten Frau vor der Kaufhalle. Ihren Blick an dieser steilen Frisur abstürzen lassen. Ihren Blick an der rasierten Kante abrutschen lassen. Ihren Blick an der rasierten Fläche entlang raspeln lassen. Rasierte Flächen an einem Frauenkopf unmöglich. Glatze. Rasierte Flächen, wo Haare drüber hängen wie ein Vorhang. Ich säge mit meiner Frisur einen Punkt in die Landschaft. Ich hinterlasse eine Schneise in Blicken. Die stechen zurück. Die stechen auf mich, auf die, die sich daneben stellt. Die sich rausnimmt und sich daneben stellt, die neben sich steht, die zu sich steht, der niemand beisteht. Die neben der Kaufhalle rumsteht und guckt und wartet. Ich säge mit meiner Frisur Schneisen in die Gewissheit, dass schon alles richtig ist, so wie es ist. Ich säge mit meiner Frisur Schneisen in die Gewissheit, dass schon alles richtig ist, so wie es ist. Meine Frisur wird gehasst, stürzt Blicke ins Bodenlose. Ablehnung ist die neue Zustimmung. Falsch ist das neue richtig. Die alten Frauen rennen mit ihren großblumigen Schichtbeuteln in die Kaufhalle. Aus der Kaufhalle. Volle und leere Flaschen klappern. Schnell viel. Das Bier in braunen Flaschen, weil die grünen Flaschen nicht schmecken. Mir schmecken auch die braunen Flaschen nicht. Sie müssen meine Frisur ertragen, müssen sich meiner Frisur stellen. Sie müssen die Freiheit ertragen, die ich mir einfach nehme, ohne sie vorher zu fragen. Meine Frisur ist Ablehnung, ist ein Pfiff, der steil nach vorn in den Himmel steigt. Meine Frisur pfeift auf ihre Vorstellungen von Schönheit. Meine Frisur widersetzt sich dem Kamm, verbündet sich mit dem Kamm und es entsteht ein Vogelnest. Eine Frisur wie ein Vogelnest, in dem ich absurde, trotzige Ideen ausbrüte. Meine Frisur ist verbündet mit dem Wind, der pustet Ideen aus mir heraus. Meine Frisur ist in jeder Windrichtung okay. Meine Frisur ist in jeder Windrichtung okay, wie mein Denken. Heute so, morgen so, heute so, morgen so. Hinter der Garage hängt die Mutter die Wäsche auf. Wenn Unbekannte vorbeigehen, hat sie die im Blick. Die gestopften Kinderstrumpfhosen, durchsichtig an den Zehen, oft zu kurz und das Nacksche guckt raus. Ich frage mich, was das Nacksche dann sieht. Hinter der Garage darf ich selbst bestimmen. Da wächst nur, was ich nicht angebaut habe. Hirtentäsche, davon wird man blöd, sagen sie. Dann finden sie mich eben blöd, denke ich. Und mein dünnes Beet des Todes. Drei. Anarchie und Pogo. Mir platzt die Linse, sagt der coole Typ, den ich beeindrucken will. Ich bin mitten in meiner Show. Der Vorhang ist auf. Und? Bist du auch Anarchist? Fragt der coole Typ mit dem Iro. Keine Ahnung, was ein Anarchist ist, aber ich verstehe, er fragt, ob ich zu solchen wie ihm dazugehöre. Da sind so viele Ähnlichkeiten, Frisur, Jacke wie Hose. Und da ist meine Sehnsucht, dazu zu gehören. Ich weiß noch nicht genau, wo dazu. Ich sag ja, gleichgültig und aufgeregt bis unter die Zehenspitzen. Ich frage das Fremdwörterbuch, das spricht in Rätseln. Anarchist ist eine Person, die Chaos will, eine Person, die Chaos herstellt. Anarchisch, chaotisch. Mein Zimmer war schon immer unaufgeräumt chaotisch. Das passt. Ich bin Anarchist. Ich ziehe mir die Anarchie an wie meine Lederjacke mit den Sicherheitsnadeln. Mich einfach chaotisch daneben stellen und wild gucken, wild aussehen. Zu mehreren nebeneinander laufen, eine Kette bilden. mit der Frisur die Normalität an die Ränder verscheuchen. Den öffentlichen Raum bewuchern. Den öffentlichen Raum bewuchern. Und dann im Wald- und Wiesenschlösschen, im Utopieschlösschen, im Traumschlösschen. Ein Saal aus der Zeit gefallen, aus dem die Zeit fällt. Der Glamour zerblättert, die Tapete wirr. Der Boden Parkett vom Tanz der Jahrzehnte behackt. Große Fenster erinnern an große Ansprüche, manche zugemauert. Bier fließt in Strömen, Bier tropft von der Decke, Bier verbindet sich mit dem Dreck der vielen Schuhe, Bier steht im Raum als Geruch. Eintritt 2,45 Mark, aber Beschmur ist leicht möglich. Geld spielt keine Rolle kurz vorm Ende meines Landes. Der Glamour zerblättert, die Tapete wirr, der Boden Parkett, vom Tanz der Jahrzehnte behackt. Eine große Masse freundlicher Leute, Punks und Post-Hippies. Punk mit den Mitteln der Hippies, Post-Hippietum mit den Mitteln des Punk. Eine Bühne, gerahmt mit Schnörkeln, gefüllt mit Verstärkern und mit düsteren Typen. In der Mitte die Bassistin, die auch Sängerin ist. Ich warte darauf, dass mir die Bassistin aus dem Herzen spricht. Die Musik sticht mich an, schreit mich an, holt mich ab, holt mich ein. Rumstehen am Rand. Ehrfürchtig die Leute angucken, mich berühren lassen von ihren Frisuren, mich umgeben lassen, dabei die Augen aus dem Kopf fallen lassen. Verknallt sein in unser Leben, in das Witze machen, in das Worte verdrehen. Verknallt sein in das Zusammenrumstehen, in das Fahrradfahren mit den Freunden, verknallt sein in die Masse mit diesen krassen Frisuren, verknallt sein in die Musik, verknallt sein in jeden zweiten Typen, Sehnsucht nach Menschen, die mich aushalten. Verknallt sein in die Punkerfreundin, die in jeden zweiten Typen verknallt ist. Sehnsucht nach Menschen, die sich für mich interessieren. Lust am Mund, an den Lippen, am Leben. Zufrieden sein, so sein, hier sein. Die Musik sticht mich an. Die Bassistin schreit mir aus dem Herzen. Eine Masse, die sich bewegt, die in sich wabert, rast, tobt, wütet, pokt, schlägt, schreit. Ich will Teil der Masse sein, größer sein als die Summe der Teile, Teil von was Neuem sein, das neue Leben, das neue Verkörpern, das neue in die Welt zwingen, ein Spalt in der Realität vom Rand her. Rumstehen am Rand, ich zweifle, nur Typen in der Masse. Ich bin angestochen. Ist es peinlich? Bin ich peinlich, wenn ich da mitmache? Steht es mir zu? Ich als Mädchen, darf ich rasend toben, wüten? Muss ich mich schämen dafür, dass ich das will? Bin ich doof? Bin ich eklig? Darf ich einfach Körper sein? Einfach schlagen, rasen, wüten, schreien und mich dabei gut fühlen? Was ist, wenn ich einfach reinspringe? Lachen Sie mich aus? Nicht schubsen. Ich stehe nah am Rand. Ich versuche nicht, den Kopf zu verlieren. Ich klammere mich an die Zügel. Ich stehe auf der Kante. Die Spannung wächst. Ich wachse. Die Musik sticht mich an. Ich nehme mir, was mir vielleicht nicht zusteht. Ich will springen, die Knie zucken, wollen Kraft verströmen, Kraft ausüben, Energie umsetzen, Spannung abbauen, neue Energie produzieren. Die Musik schreit mich an. Die Musik sticht in meine Beine. Die Bassistin schaut mich an. Die Bassistin spricht mich an. Die Bassistin singt mit ihrer tiefen Stimme nur für mich. Sie singt über einen Faschisten, der von einer besseren Zeit träumt, mit einem scheiß Führer an der Spitze. Und dann ein Sprung in der Feder, ein Sprung nach vorn. Ich lasse die Zügel los, die Pferde brennen durch, die Sicherung brennt durch. Endlich lasse ich meiner Lust freien Lauf, meiner Lust an der Wut auf den Faschisten mit seinem scheiß Führer. Die Ellenbogen verbreiten, Schläge austeilen und einstecken. Die Musik verschweißt alle zu einem Bündel aus Bewegung und Gliedmaßen, sodass kaum noch Unterschiede spürbar sind. Im Pogo feiern wir unsere Freiheit in der Gemeinsamkeit, unsere Körperkraft im freien Fall, unsere kontaktfreudigen Körper, dass wir Härte aushalten, Härte austeilen, eine solidarische Härte wie ein permanenter freundschaftlicher Knuff an die Schulter. Hart ist das neue zärtlich. Hart ist das neue zärtlich. Mein Zorn wird zur Zuwendung an diese Welt. Mein Zorn wird zur Zuwendung an diese Welt. Der Boden ist dreckig, der Boden ist nass. Meine Schuhe sind leicht, meine Schuhe sind glatt. Ich habe Mühe, in der Masse mitzuwogen. Die Masse trägt schwere Arbeitsstiefel. Ich habe Frauenschuhe an, feine, die einen schmalen Fuß machen. Ich poge auf großem, aber schmalen Fuß und habe es schwer. Ich muss gleichzeitig wütend und achtsam sein. Ich tobe und muss das Gleichgewicht wahren. Muss innen und außen austarieren. Muss irgendwie Frau sein und Raserei in Verbindung bringen. Ich muss beim Genießen aufpassen. Ich versuche, die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Plötzlich allein sein, mitten unter den anderen. Ich will mich fallen lassen und muss gleichzeitig aufpassen, nicht hinzufallen. Und dann rutsche ich aus und ich falle. Aber da pogen Menschen, die mich auffangen, die mich gar nicht erst auf dem Boden aufkommen lassen. Noch im Fallen fange ich andere mit auf, die auch gerade hinfallen. Wir fangen uns gegenseitig auf. Wir sind ein Filz, eine pogende Gruppe, permanent in wilder Bewegung, dauernd am Straucheln, Stürzen, Abstürzen. Aber niemand fällt ernsthaft hin. Niemand kommt unten auf dem dreckigen Boden des Konzertsaals auf. Alle fangen alle mal auf. Niemand fällt auf den Boden der Tatsachen oder wird gar auf dem Boden liegend getreten. Im Wald- und Wiesenschlösschen, im Utopieschlösschen, im Traumschlösschen träume ich mit offenen Augen. Und bei vollem Bewusstsein. Mein Körper macht Anarchie aus dem Bauch raus. Mein Körper macht, was er will. Laut leben, herrlich leben, herzlich lachen. Mich selbst leiden können, aber nicht zu viel leiden. In Strümpfen rumhängen. Die Schuhe irgendwo, egal, vergessen. Das Achselhaar ungekämmt, bunt am Kopf, bunt im Gesicht, blaues Auge, Geschlecht Punk egal, Größenwahn entlang der Grenze zwischen Typen und Frauen, Größenwahn gegeneinander und miteinander anders sein. Miteinander anders sein, sich miteinander breit machen, in alle Richtungen, miteinander breit sein, sich mit Größenwahn Raum verschaffen, mit Lautstärke Größe und Raum erzeugen, mit Lautstärke Räume besetzen, lautstark Räume besetzen, sich lautstark in lauen Nächten verkühlen, sich miteinander verändern, miteinander Angst vor der Zukunft haben, miteinander die Angst verlieren, miteinander verwundet sein, miteinander einsam sein, miteinander herzlich sein, herzlich lachen. Die Anarchie haut mir gerade mit der einen Hand in den Bauch, mit der nächsten hält sie mich fest, damit ich nicht falle, und mit der dritten streicht sie mir aus Versehen über den Kopf und macht meine Frisur kaputt. Schon wieder ausgerutscht und nicht hingefallen. Endlich zu Hause. Zu Hause im freien Fall, wirklich da im Wald- und Wiesenschlösschen. Die Musik schreit weiter. Die Bassistin schreit uns an. Die Bassistin schreit mit ihrer tiefen Stimme nur für uns. Sie schreit uns aus dem Herzen. Sie schreit, dass jeder Revolutionär zum Verbrecher wird. Wieso werden Revolutionäre zum Verbrecher? Nicht denken jetzt. Noch ist nicht Revolution. Das ist der springende Punkt. Der Punkt springt im Dreieck und tanzt im Quadrat. Der Punkt springt im Dreieck und tanzt im Quadrat. Hinter der Garage, der Zaun, dahinter eine grüne Höhle. Ich klettere rüber und weg. Die Mutter ruft. Ich bin außerhalb ihrer Macht. Mein schlechtes Gewissen wirkt nicht und ich kann sie ja hier gar nicht hören. Hinter der Garage ist erstmal Ruhe. Der Vater hat geschrien, das Essen ist nicht fertig. Ich bin faul und muss nach Spargel graben. Wer zum Teufel hat diese Dinger angebaut? Ich frage mich, warum ich so schlecht bin. Durch den Wald, Freunde und die Schmitten. Ich bin ein einzelner Punkt im Dorf, in der kleinbürgerlichen Ödnis des Dorfs. Oder ich bin ein einzelner Punk im Dorf. Einsam rumsitzen zu Hause, kein Feld haben, nichts bestellen, die Einzige sein, ohne Telefon, kein Internet, nirgends. Meine tägliche Isolation überwinde ich heute. Es ist Winter, Sommer, Herbst oder Frühling. Ich muss Freunde besuchen. Jeder ist ein einzelner knalliger Punkt in der Ödnis seines Dorfs. Ich fahre mit dem Fahrrad durch den dunklen Wald, kilometerweit, bei Wind und Sonne, bei Vollmond und Wildschweinwechsel. Der knallige Punkt bewegt sich durch Felder bei Sonne. Der knallige Punkt fährt zwischen Teichen bei Wind. Der knallige Punkt rast über Wiesen bei Vollmond. Der knallige Punkt hält die Luft an bei Wildschweinwechsel im Wald. Der knallige Punkt zieht Linien in die Landschaft mit dem Fahrrad. Und dann auf den Punkt kommen. Gemeinsam einsam sein. Was kaputt machen, weil irgendwas muss man ja machen. Lieber was kaputt machen, als gar nichts machen. Und dann lieber wieder nichts machen, als das machen, was andere wollen. Erwartungen entgehen und da Sinn drin sehen. Gemeinsam rumsitzen zu Hause. Gemeinsam kein Feld haben. Gemeinsam nichts bestellen. Gemeinsam Energie verschwenden. Wirkungsvoll witzig sein. Den Humor an die Wand nageln. Warten auf nichts Bestimmtes. Warten auf andere Punks, dass sie vorbeikommen. Warten auf weitere Viren, die mich befallen. Warten auf das Unerwartete. Worte benutzen. Im Kinderzimmer. Die Kinderzimmerwand, die Schmitten auf dem Bravo-Poster angucken, mit der Frisur wie ein Vogelnest. Die Schmitten ist in der Bravo, weil die Schmitten macht Musik. Die Schmitten ist unser gemeinsamer Nenner. Die Schmitten finden alle gut. Aber nur die Platten bis 1982. Wer das danach gut findet, ist hiermit doof. Die Schmitten ist kein Punk. Die Schmitten ist Punk für Anfänger. Die Schmitten macht Wave. Alle, für die es mit der Schmitten angefangen hat, bleiben ihr treu. Alle, für die es mit der Schmitten angefangen hat, sind heimlich in sie verknallt. Die Musik der Schmitten erzählt von Dingen, über die wir noch nicht mal wissen, dass es Worte dafür gibt. Zum Beispiel von Einsamkeit oder Schmerz. Die Musik der Schmitten spricht für uns alle. So müssen wir nicht sprechen. Die Musik der Schmitten sagt, wir dürfen traurig sein und komisch aussehen, so wie sie. Das ist in Ordnung. Wir sitzen einfach da, im stillen Einvernehmen. Die Schmitten ist ein Sänger und dass er auch Gitarrist ist, wissen wir, weil auf dem Poster eine Gitarre drauf ist. Wir gerieren uns als Auskenner. Ja, das Wort haben wir schon mal gehört und jetzt benutzen wir es, bis es uns aus dem Hals raushängt, weil es intellektuell klingt. Den verschmierten Lippenstift von der Schmitten kann niemand einordnen. Nebenan kommt der Nazi nach Hause. Wir müssen mal nach dem Rechten sehen, sagt einer. Niemals würde er allein darüber gehen, war nur ein Witz, haha. Er hat Angst. Vom Nazi nebenan gibt's erstmal nicht aufs Maul. Wir sind ihm zu nah. Aber vielleicht später von seinen Nazi-Kumpels auf dem Nachhauseweg. Wir diskutieren, wer jetzt schon wieder zu den Nazis übergelaufen ist. Wer die Schnürsenkel in den Arbeitsstiefeln gewechselt hat, wer keine roten Schnürsenkel mehr trägt, sondern weiße. Da kann man nichts machen. Das ist das Allerletzte oder sogar das Allerhinterletzte. Da ist so viel, was überhaupt nicht klar geht, das wissen wir genau. Deswegen sind wir Anarchist. Nebenan kommt der Anarchist nach Hause. Wir verehren ihn, denn er war schon vor 10 Jahren Anarchist. Da waren wir erst in der 3. Klasse oder noch im Kindergarten. Er muss sehr klug sein, das wissen wir. Er arbeitet in einer kleinen Bude, wo sie ihn dringend brauchen. Deswegen lassen sie ihn in Ruhe Anarchist sein. Er hat den Wehrdienst total verweigert. Wir wissen nicht genau, warum. Das steht in seiner Stasi-Akte. Wir wissen nur, der Kalte Krieg ist irgendwie scheiße und Weltfrieden wäre total viel besser. Wir verehren ihn aus der Ferne. Wir wissen nicht so genau, was er denkt, aber es muss richtig sein. Wir trauen uns nicht, ihn zu fragen. Der Anarchist diskutiert mit seinen Freunden über Meinungsfreiheit und Persönlichkeitsentfaltung. Der Anarchist liest Bücher, die mal jemand mit der Schreibmaschine abgeschrieben hat und in einer Kirche kopiert hat, zum innerkirchlichen Dienstgebrauch. Der Anarchist diskutiert mit seinen Freunden, dass es in der DDR so etwas geben müsste wie die RAF. Die würde hier aber bestimmt nicht Rote Armee-Fraktion heißen. Dem Anarchisten und seinen Freunden ist die Stasi egal. Dem Anarchisten und seinen Freunden ist klar, dass der Kapitalismus keine Alternative ist. Aber das wissen wir alles nicht. Wir wollen es vielleicht auch nicht so genau wissen. Denn wir sind Anarchist im stillen Einvernehmen. Worte benutzen, nicht um zu reden. Die Langeweile steht im Raum. der Langeweile die Worte an den Kopf werfen. Die Langeweile duckt sich weg. Zuckung, Alter? Sich mitteilen wollen, aber nur gelernt haben, mit Worten zu werfen, zu maulen, mit Wortklötzen. Und sich dann wegschmeißen vor Lachen wegen der Wortklötze. Dumm vorkommen? Die Wortklötze zurückschmeißen, die Langeweile treffen. Und dann lachen, kaputt gehen vor Lachen, die Schultern zücken, feixen. Dumm wie Bohnenstroh. Das Bohnenstroh ernten, die Bohnen wegschmeißen. Wir sprechen in rauen Tönen, denn wir sind Punk. Das haben wir voneinander gelernt. Dazu performen wir so eine Mundhaltung, die sehen wir auf Bravo-Postern. Die Oberlippe angewidert nach oben zucken lassen. So üben wir das vor dem Spiegel, wie wir unsere Frisur üben. Kontrollierter Gesichtsunfall. Kontrollierte Entgleisung der Gesichtszüge. Der raue Ton pflanzt sich fort in unseren Gesprächen. Ich muss die größere Fresse haben, sonst gehe ich unter. Sich Wortklumpen zuwerfen wie die Bälle beim Sport. Manchmal mitten ins Gesicht treffen. Ich gehe lieber, bevor mir jemand Wortklumpen zuwirft, die ins Eingemachte treffen. Wenn auch nur aus Spaß. Beleidigung ist das neue Kompliment. Grob ist das neue zärtlich. Frech sein als Kunstform. Frech sein als Kunstform. Ich fahre zurück mit dem Fahrrad durch den dunklen Wald. Kilometer weit. Jetzt ein Gruselwald. Ein Wald, aus dem nachts Töne kommen. Schreie oder Maschinengeräusche. Es ist nicht klar. Wo alte Grenzsteine mit Schnörkelschrift Territorien markieren. Ganz früher ein Moor, ein Sumpf. Kein Licht am Fahrrad. Angst vorm Dunkeln? Ich muss die Fahrradlampe reparieren. Angst vor der Zukunft? Ich muss einen Aufsatz über meinen Berufswunsch schreiben. Mein Berufswunsch ist Kunst, aber das ist ja keine Arbeit. Mach mal lieber was Gescheites, hat der Opa gesagt. Metall drehen, Metallfeilen ist Arbeit. Mein Berufswunsch ist also nicht zu arbeiten. Das ist asozial, sagen alle. Ich weiß nicht, was ich in den Aufsatz schreiben soll. Ich weiß nicht, was ich wollen soll. Ich weiß nicht, was aus mir werden soll. Ich habe Angst. Oder ist es die Angst vor dem Geräusch hinter mir? Eine Linie aus zerknirschtem Sand hinter mir. Die Linie rückt mir auf den Pelz. Mitten im Wald, mitten im Vollmond. Ein Fahrrad rückt neben mich. Ein Fukuhila sitzt drauf, mit Schnauzbart, Goldkette, einer Stonewashed-Jeans-Montur aus dem Westen. Ein mittelalter Typ will mich überholen. Ein mittelalter Typ will mich nicht überholen. Na, so alleine hier? Er legt mir im Fahren den Arm um die Schultern. Er überschreitet meine Kotzgrenze. Der helle Mond schreit mich an. Ein Gewitter aus Panik befällt mich. Ich werde zum Wildschwein. Ich greife in seinen widerlichen Fukuhila und ziehe, zerre, reiße, hänge mich daran fest, mit aller Kraft. Ich lass nicht los. Die Fahrräder gehen zu Boden. Jedes Wildschwein wäre mir jetzt lieber als dieser Typ. Mein Körperapparat kämpft um mein Leben. Mit der bekloppten Frisur, mit der Jeansjacke. Ich kämpfe gegen die Goldkette, gegen den Schnauzbart. Ich trete gegen die Jeanshose. Ich latsche auf die weißen Westturnschuhe. Meine Panik hat die Situation fest im Griff. Ich reiße und zerre, bis der Fukuhila aufgibt. Was stellst du dich so an, du hässliche Krähe? Sagt er. Verpiss dich. Assis wie dich haben sie vergast bei Adolf. Vor Empörung bleibt mir der Hals stecken. Hass auf den Typen, Hass auf alles, Hass auf mich. Ich rase wie ein Wildschwein in den Wald, in die richtige Richtung. Ich bin schon längst weg und trotzdem noch da. Der Punkt rast auf der Zeitschiene zwischen Vergangenheit und Zukunft. Es gibt keine Gegenwart mehr. Es gibt keinen Punkt mehr. Es gibt mehrere Punkte. Doppelpunkt, Dreipunkt. Einer kämpft noch, während der andere durch den Wald rast und der dritte schon längst in Sicherheit ist. In Sicherheit am Wegesrand kotzt. Vor Ekel bleibt mir das Weinen im Hals stecken. Mein Körperapparat ist lädiert. Mein Körperapparat funktioniert. Meine Angst ist mit mir. Da hilft nicht, dass ich ein Lied von der Schmitten vor mich hinschreie. Eins über Einsamkeit und Schmerz. Eins von vor 1982. Mein Lippenstift ist verschmiert. Mein Körper ekelt sich vor Stonewashed Jeans aus dem Westen. Mein Körper hat Angst vor Männern mit Minderwertigkeitsgefühlen und Schnauzbart. Mein Körper schämt sich vor mittelalten Typen mit blöden Frisuren. Mein Körper ist nicht mehr knallig. Ich kann es niemandem erzählen, sonst darf ich nicht mehr raus. Mein Körperapparat fällt in die Fläche, klappt aus der Fläche in die Linie. Ich ziehe meine Linie ein. Ich reduziere mich auf den Punkt. 5. In der Kiesgrube. Der Punkt kommt raus aus seinem Verkriechungsloch. Der Punkt setzt sich als Körper in die Fläche. Der Punkt zahlt keine 10 Pfennig Eintritt fürs Schwimmbad, für das Schwimmen mit anderen Körpern in der Brühe. Der Punkt zieht seine lange Linie bis zur Kiesgrube. Rumliegen am steilen Sandstrand, baden neben dem Schaufelbagger, mit dem Fahrrad den Abhang zur Kiesgrube runtersurfen. Mein Badeanzug ist hässlich, oll, ein abgelegtes altes Ding aus dem Westpaket, ist nicht Punk. Ein Punk im Badeanzug ist wieder nur ein Mädchen. Ich hoffe auf die Bravo. Seltene Exemplare dieser Zeitschrift kommen aus dem Westen, durch den eisernen Vorhang. Die Bravo ist wertvoller als Gold. Die Bravo sagt, Mädchen sollen keine schwarzen Klamotten tragen, sondern weiße Hosen, weil die unschuldig wirken. Die Bravo sagt, Mädchen sollen sich weiblich anziehen, kurze Röcke sind aber schlampenhaft und nie 2 Tage hintereinander dieselben Klamotten anziehen. Die Bravo sagt, Mädchen sollen sich für die Bands interessieren, die er mag. Das wirkt cooler. Die Bravo sagt, Mädchen sollen sich effektvoll das Haar aus dem Gesicht streichen, es lässig zurückwerfen oder mit einer Haarsträhne spielen. Und gleichzeitig sollen sie ihre Hände ruhig halten, damit sie nicht kindisch rüberkommen. Die Bravo sagt, dass Mädchen sich schminken sollen, aber nicht zu viel. Die Bravo sagt, Nägel kauen und an Lippen rumkauen ist nicht schön. Die Bravo sagt, Mädchen sollen die Hände aus dem Gesicht nehmen. Mädchen. Das sind die anderen. Mädchen, das sind die Netten, die Zarten, die Fleißigen, die jeden Tag wie frisch gewaschen riechen, die weiße Pullover und weiße Hosen tragen, die nie schmutzig werden, die nie zu laut sind, aber im richtigen Moment laut genug, die zur richtigen Zeit im richtigen Maß sexy sind, aber nie zu sexy, weil das nämlich nuttig ist. Das Wort Mädchen quält mich. Ich schaffe es nicht, so ein Mädchen zu sein. Ich habe versagt im Schönheitswettbewerb. Ich schaffe diese Arbeit am Körper nicht. Schminken und die Schminke wieder abwischen. Frisuren machen und die Frisuren wieder glatt kämmen. Mein Körper ist ein Schlachtfeld. Mein Gesicht ist ein Schlachtfeld, wo die Schminke die Pickel bekriegt. Das Einzige, was ich hinkriege, ist das Gegenteil von einem Mädchen zu sein. Hinter der Garage ist eine kleine Tür. Fast immer zu, unter dem Baum mit den harten Äpfeln. Wenn mein Vater die öffnet, dann ist da ein Spalt und ein ganz böses Mädchen. Ich bin das böse Mädchen in den hässlichen Klamotten. Alte Männersachen, schwarz gefärbt, abgeschnitten. Ich bin eine, die immer ihre Hände im Gesicht hat. Ich sehe picklig aus und krank, weil ich kein Rouge benutze. Dafür viel Puder und Schminke. Eine dicke Schutzschicht vor Blicken. Ich bin eine, die an ihren Nägeln kaut, der die Haare ins Gesicht hängen, die beim Stolpern nicht niedlich aussieht. Ich bin eine, die ihre Augen mit dicker schwarzer Farbe umrandet und die fast nie lacht. Ich bin eine mit krummer Haltung und immer mit Händen in den Hosentaschen. Ich bin eine, die sich gerade nicht für männliche Geschlechtsteile interessiert und ihre eigene Musik hört. Ich bin eine, die hat eine Frisur, wie sie eine Frau hier noch nie vorher hatte. Ich bin kein Mädchen, ich bin Punk. Ich bin keine Jugendliche, ich bin ein Alien. Wie du rumrennst, was sollen die Leute von uns denken, sagt die Mutter. Ihr den Spiegel hinhalten. Paradiesvogel und hässliche Krähe zugleich, absichtlich. Hässlich ist das neue Schön. Knallhart ist die neue Norm. 6. Angezogen sein. Die anderen Körper ziehen ihre Bahn, im Wasser und am Strand. Manche sind abstoßend, manche sind mir egal, manche sind eklig, die meisten zu alt, viele zu jung, manche neutral. Manche sind anziehend, manche sind sexy. Die anderen Badeanzüge ziehen meine Blicke an. Oder meine Blicke ziehen die anderen Badeanzüge an. Nein, meine Blicke ziehen die anderen Badeanzüge aus. Nein, oder? Ja, oder? Die anderen Badeanzüge ziehen meinen Körper an und das, was in ihnen drin steckt. Die anderen Badeanzüge ziehen meinen Körper an und das, was in ihm drin steckt. Die anderen Körper ziehen meinen Körper an, aber nur die in den Badeanzügen. Meine Augen bleiben an den Brüsten in den Badeanzügen hängen. Meine Augen wie Gummibänder, meine Blicke, mein ganzer Körper daran hängen. Mein Körper öffnet sich, setzt sich in Verbindung in der Fantasie. Die Fantasie fließt vom Kopf in die Zehen und zurück. Hitze, Spannung. Ich zerfließe. Mein Verstand setzt sich ab, wühlt sich daraus. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist so nicht vorgesehen. Dabei fühlt es sich so gut an. Gerade deswegen ist es falsch. Panische Schuld. Logisch ist also, mein Körper ist falsch, ich bin falsch. Es wäre nicht das erste Mal. Die Musik, die Klamotten, die Frisuren, die ich geil finde, finden fast alle anderen falsch. Falsch, falsch und nochmals falsch. Der Verstand weiß es besser und geht in eine andere Richtung. Du guckst dir die Körper nur an, weil du sie mit deinem vergleichst. Selbstverarschung bei vollem Bewusstsein. Der Körper geht in eine ganz andere Richtung. Er reagiert auf die Brustwarzen unter dem nassen Badeanzug. Eine Körpergier nach Schönheit. Eine Gier nach körpereigener Schönheit. Eine Gier nach schönen Körpern. Lähmende Spannung. Ich schäme mich. Ich falle in den Abgrund des Unmöglichen, in den Abgrund des Unlebbaren, des Perversen. Ich schäme mich so sehr, als würde flüssiges Eisen in meinem Inneren ausgegossen werden und als würde es an der hohlen Innenwand meines Körpers herunterlaufen. Es zischt. Mein Körper ist an ihrem Körper interessiert. Mein Körper legt sich mit der Gesellschaft an. Schon wieder. Mein Körper ist schuld. Mein Verstand biegt sich die Situation zurecht. Die Jungs sehen doch auch ganz gut aus. Sie interessieren mich jetzt gerade nicht. Platte, dünne Körper. Kein Einschlag, kein Ausschlag im Hormonsystem. Interessier dich doch bitte. Du musst dich jetzt für die Jungs interessieren. Du musst jetzt bitte normal sein. Schönreden als Schwerstarbeit. 7. Niemanden fragen. Angst, Panik, Schuld, Verwirrung, Absturz. Was ist das? Was ist normal? Ich kann niemanden fragen. Ich kenne niemanden, den ich fragen würde. Ich kenne niemanden, von dem ich eine Antwort erwarte. Ich kenne niemanden, von dem ich eine Antwort erwarte, die mir nicht wehtun wird. Ich bin die einzige dieser Millionen Körper, die so fühlt. Die einzige in dieser Menschheitsbrühe, deren Körper verkehrt herumtickt. Deren Körper alles falsch macht. Es gibt keine Frau, die eine andere Frau begehrt. Nicht in der DDR und auch nicht in der BRD, denn in der Bravo steht nichts davon. Mein Körper kommt hier nicht vor. Mein Gefühl ist absurd. Ich komme hier nicht vor. Denn wenn es so vorgesehen wäre, hätte ich davon schon mal was gehört. Hab ich aber nicht. Und ich weiß nicht, wie ich existieren soll. Denn ich habe nichts davon gehört, dass es Lesbengruppen gibt, die sich im Underground treffen. Dass eine Lesbengruppe einen Kranz gekauft hat mit der Aufschrift unseren Schwestern, die im Konzentrationslager von den Nazis ermordet wurden. Dass diese Gruppe mit dem Kranz nach Ravensbrück fuhr. Dass diese Gruppe noch nicht mal in Ravensbrück ankam. Dass die Stasi junge Polizisten auf die Gruppe angesetzt hat. Dass die jungen Polizisten die Lesben verhaftet, geschlagen und sexistisch beschimpft haben, damit die Opfer des Faschismus nicht entehrt werden. Dass die Polizisten die Lesben abtransportiert haben. Dass die Lesben sich aus Viktor Klemperers Buch LTI vorgelesen haben. Dass die Lesben die Polizisten gefragt haben, wo sie hingefahren werden. Dass ein Polizist geantwortet hat, ins Arbeitslager. Der Kranz fällt auf die Straße, der Kranz fliegt in den Dreck. Ich weiß nicht, wie ich existieren soll. Wie soll ich mich einrichten? Ich schaffe es nicht, zu zwei Randgruppen gleichzeitig zu gehören. Ich habe Angst, auch noch von den Ausgegrenzten ausgegrenzt zu werden. Ich kann nicht die Ausgestoßene der Ausgestoßenen sein. Ich schäme mich, weil ich schrecklich bin, weil ich scheußlich bin. Ich verachte mich. Hinter der Garage liegt der Schädel von einem Vogel. Da war das Gehirn drin. Aus dem kamen seine Lieder. Komisch, auch Vögel sterben. Ich zerdrücke ihn wie einen Tischtennisball. Ich habe ein Problem. Grübeln, bis mir schwindlig wird. Mein Kopf dreht sich mehrmals um seine eigene Achse. Der Körper verständigt sich mit Händen und Füßen. Die Drehbewegung schraubt sich nach innen. Ich drehe mich innerlich um mich selbst. Ich fringe mich innerlich zusammen. Mir ist kotzübel. Der einzige Ausweg ist, mich fallen zu lassen. Es wird dunkel um mich. In mir. Genug gebadet in der Menschheitsbrühe. Mein Körper tritt in die Pedalen, nach Hause. Mein Verstand rennt vorne weg und klammert sich an die Bravo. Wie kann ich ihn oral befriedigen, auch wenn ich sein Geschlechtsteil hässlich finde? Der Körper klappt sich in die Fläche und wird zum Fluchtpunkt. Der Verstand flieht vor dem Körperapparat. 8. No Mutti. Nicht so werden wollen, wie die älteren Frauen sind. Niemals. Niemals diese Klamotten, Röcke, Rüschen, Röschen. Niemals diese Haltung, diese Hände, diese Arme nach vorn getragen, immer bereit, etwas aufzuräumen und den Abwasch zu machen. Niemals. Niemals. Niemals fett Leistung bringen und trotzdem zweite Reihe. Niemals unterbezahlt arbeiten. Das alles ist Mutti-mäßig. Mein weibliches No Future heißt No Mutti. Du wirst das aushalten, hat die Mutter gesagt. Ich soll eine Frau werden. Frauen haben Schürzen an und machen die ganze Hausarbeit, gehen arbeiten und bekommen Kinder. Frauen sind schön oder dick, alt oder jung, meistens zu dick, zu alt, zu schön oder zu jung. Sie sind immer Frauen, immer die, die nichts zu sagen haben. Frauen machen ordentlich ihre Arbeit. Frauen machen noch ordentlicher ihre Arbeit als Männer. Frauen sind Vorbilder und brechen nie zusammen. Frauen brechen zusammen und sind schuld daran. Frauen haben keine Hobbys. Frauen machen keine interessante Musik. Frauen machen automatisch immer sauber und waschen ab. Frauen unterstützen Männer. Frauen raspeln Süßholz. Frauen schmieren Honig ums Maul. Frauen kichern. Frauen haben keine Bedeutung. Frauen gleichen die schlechte Laune ihrer Umgebung aus. Frauen wird auch mal eine runtergehauen. Frau sein ist Mutti sein. Frau sein ist zum Kotzen. Mein weibliches No Future, No Mutti. Was ist nun mein Future? Ich bin keine Frau. Ich bin Punk. Ich bin keine Frau. Ich bin Punk. 9. Aber die Punker sprechen mich immer wieder als Frau an. Die Kumpelebene funktioniert. Die Kumpelebene funktioniert, wenn die Punkerinnen selbstbewusst ausrasten. Saufen, prügeln, rotzen und pogen wie die Typen. Ich poge, du pogst, er pogt, sie pogt. Im Krassheitswettbewerb ganz von dabei. Richtig dabei sein wollen. Mit dem Auto zu Konzerten mitgenommen werden. Bescheid kriegen, Bescheid wissen. Sich mit Musik auskennen, Musik tauschen, zur Musik ausrasten. Wenn ich deine Frisur sehe, kriege ich perverse Gedanken, sagt der coole Typ aus der Szene. Dem Begehren hinterherrennen. Sich jetzt freiwillig zur Frau machen, nachdem ich Punk geworden bin? Sich zur Frau machen lassen. Die Bravo wieder rausholen und die ganzen Mädchentechniken anwenden. Den Typen von schräg unten anklimpern. Absichtlich, unabsichtlich etwas tun. Niedlich stolpern, dick auftragen, sich dünn machen, sich eine junge Frau ins Gesicht schmieren und nicht wissen, wer da gerade malt. Das Begehren genießen. Das Begehren genießen. Es schwer haben, Respekt zu bekommen, wenn man viel Sex hat. Oder mit vielen Sex hat. Auch nacheinander, nicht parallel. Oder mit dem Falschen. Weil du jetzt mit dem zusammen bist, singst du in meiner Achtung, sagt der schicke Typ mit dem Iro zu der neuen Freundin von dem. Sie ist nicht mehr verfügbar. Mit einem Typen weiter unten in der Hierarchie zusammen sein, heißt keine Rolle zu spielen. Keinen Namen zu haben. Meine Mutter hat gesagt, so wie du aussiehst, wirst du nie einen abkriegen. Keinen abkriegen ist uncool. Auch unter den Kids, auch in der Punk-Szene. Ich habe einen abgekriegt, es war nicht schwer. Beziehungsweise, ich habe mir einen Typen zugelegt. Er ist Säufer, Macker, Loser, Spinner, Trottel, gewalttätig, dumm, eingebildet. Er macht nicht, was ich will. Ich habe keine Vorstellung, was ich will. Ich habe keine Vorstellung, was eine Beziehung ist. Ich habe keine Vorstellung, was mein Körper für eine Rolle darin spielen könnte. Das habe ich nie gelernt. Mein Körper hat nie eine Rolle gespielt. Mein Körper spielt nur Rollen. Weil du jetzt mit dem zusammen bist, singst du in meiner Achtung, sagt der schicke Typ mit dem Iro zu mir. Später wird er als Punklegende bezeichnet. Härte. Ich bin hart gegen mich. Härte ist die Zärtlichkeit der Holzklötze. Härte ist die Nähe der Betonherzen. Härte ist die Bindung der Gewaltsamen. Härte ist die neue Liebe. Die Typen haben das Sagen. Punk ist ihr Ding. Die Mädchen haben kein Ding. Die wenigen Punkerinnen spielen eher nicht in den Bands, organisieren eher nicht die Aktivitäten in der Szene. Die wenigen, die es doch tun, sind umso wichtiger. Ich warte darauf, dass mir die Sängerin aus dem Herzen spricht. Sie spielt Bass, sie bekommt Respekt, sie ist ganz klar eine absolute Ausnahme. Tiefe Stimme, rote Haare, unerreichbar. Sie sitzt neben mir und wendet sich ab. Sie weiß nicht, wie sehr sie gebraucht wird. Die Punkszene ist manchmal wie ein Karussell. Mädchen steigen schnell auf und schnell wieder ab. Wie soll ich darauf kommen, dass es auch anders geht? Ich weiß nicht, dass tausende Kilometer entfernt in Olympia in den USA die Riot Girls ihr Ding machen. Ich weiß nicht, dass sie in Olympia in den USA eine Punkerinnen-Szene haben, wo die Frauen die Bands gründen, Mädchensolidarität, mit eigenen Anerkennungsstrukturen und mit eigenen Ausschlussmechanismen. 10. Eine Linie durch den Sumpf ziehen. Das Kollektiv. Ich bin ein einzelner Punkt im Dorf. Ich bin ein einzelner Punk im Dorf. Ich fahre mit dem Fahrrad durch das Feld. Kilometerweit. Der Punkt zieht eine Linie durch den Sumpf. Grenzsteine mit Schnörkelschrift. Ein Wald, aus dem nachts Töne kommen. Kreischen, eine Kreissäge, man weiß es nicht so genau. Die Flüsse sind rostrot, das Wasser voll Eisen. Eine Landschaft aus Gräben und Teichen und dazwischen ein paar Stege, Straßen, ein paar Felder, Wälder. Im Sumpf haben die Leute früher Raseneisenerz gesammelt und in kleinen Lehmöfen verhüttet. Jetzt steht ein Stahlwerk im ehemaligen Sumpf, das rumpelt und kracht über das Feld. Das Stahlwerk, das übergroße Werk, das Monster aus Metall und Beton. Eisen in Eisendimensionen, Schiffsschrauben, so groß wie eine Menschenmenge, grobe Arbeit, harte Gemüter, harte Ansichten, harte Sitten, harter Alkoholsumpf. Dazwischen sozialistischer Realismus. Bitterfelder Weg, ein bitterer Weg, eine bittere Realität. Im Betrieb, im Werk, im Kollektiv. Metall feilen, Metall drehen, Metall bohren und wieder Metall feilen. An Maschinen stehen in Arbeitsklamotten, ausgewaschenes Dunkelblau. Klobige, dreckige Schuhe, rote Fahnen, rote Wandzeitungen, überall Dreck und Arbeit. Im Kollektiv der seltsamen Bedürfnisse. Arbeitsschutz. Die Arbeiterklasse und ihre Vorsitzenden. Alle Frauen stehen ihren Mann. Arbeit als höchstes Gut. Wenn nicht genug Rohstoffe da sind, wird rumgesessen. Das Kollektiv hält zusammen durch Tratsch, durch Abhängigkeiten, durch kleine Gemeinheiten. Das Kollektiv weiß genau, wie eine Frau, wie ein Mädchen zu sein hat. Sie verachten mich. Ich bin Punk. Das Denken ist falsch. Ich bin was Besseres. Ich bin Punk. Das andere kann eigentlich nicht rausgemobbt werden, denn wir sind ja ein Kollektiv. Die Arbeiterklasse und ihr komisches Klassenbewusstsein. Das andere wird trotzdem gemobbt. Das Kollektiv sagt, sie hat Schwierigkeiten, sich ins Kollektiv einzugliedern. Als wäre ich selbst schuld, wenn ich gemobbt werde. als wäre es mein Versagen, wenn ich gemobbt werde. Das Kollektiv denkt, es hat immer recht. Angst davor, dass das Kollektiv mich als Parasit sieht, als Kulturagent des Kapitalismus, als Aushof der Gesellschaft, als Abschaum, als Schlampe. Wie das aussieht, wenn das die Leute sehen, was sollen denn die Leute von dir denken? Ja, was sollen die Leute von mir denken? Die Angst vor dem Assi-Paragraph. Wer nicht arbeiten geht, ist schlecht. Wer nicht arbeiten geht und dann vielleicht mal ein Brötchen klaut, geht in den Knast. Hinter der Garage ist der tote Winkel des Gartens. Da lebt das, was man nicht sehen will. Da wird das Schlechte hinausgeschlossen. Da ist das Leben hart und sauer. Und da sterben die Lieder. Elf. Die Künstlerin. Weg von hier. Der Punkt rast mit dem Fahrrad über das bittere Feld. Auf dem Feldweg wachsen Brombeerruten aus dem Stahlwerk heraus, werden zu selten verschnitten. Und jetzt ein Platten am Fahrrad. Eine Vollbremsung wie Steine in den Weg gelegt, wie ein Knüppel zwischen die Beine geschmissen, stecken bleiben im Feld. Das ist bitter. Entweder Luftpumpe dabei oder Flickzeug dabei, aber nie beides. Irgendwas ist immer, was das vorwärts vereitelt. Die Linie ist unterbrochen, die der Punkt durch das Feld zieht mit seiner Frisur. Durch das bittere Feld des Alltags, der Arbeit, des Arbeitsalltags. Jedoch Kunstzirkel am Ende des bitteren Felds bei der Frau des Künstlers, der im Werk angestellt ist, um Realität zu produzieren. Die Frau des Künstlers ist auch Künstlerin, aber das wissen die wenigsten. Die Künstlerin ist nicht als Künstlerin angestellt, sondern als Zirkelleiterin. Der lesende Arbeiter soll im Kunstzirkel malen lernen. Ich verehre die Frau des Künstlers. Sie hat kurze Haare. Keine Dauerwelle wie ein aufgerupptes Sofa. Ihre Frisur ist mir nah. Aber auf die Frisur kommt es ihr gar nicht an. Sie findet gut, was ich male. Die Künstlerin wirft mir ihre Herzlichkeit zu, unterfüttert mich mit Wert, sieht mit ihren dunklen Augen und kurzen Haaren, wie ich bin, sieht genau hin. Sie sieht mich. Und plötzlich bin ich da. Mein Körperapparat lebt. Mein Körperapparat nimmt sich wahr. Die Künstlerin leiht mir Worte für meine Sprachlosigkeit. Die Künstlerin macht die Tür auf. Und mein Körper tritt aus dem Apparat. Aufatmen und Angst. Angst davor, gesehen zu werden. Ich glaube der Frau des Künstlers nicht. Was für eine Bodenlosigkeit, meine Nutzlosigkeit zu schätzen, meinen Wert zu behaupten. Lieber gleich keinen Wert haben, als immer die Angst davor, den eigenen Wert zu verlieren. Ich bin gegen alles. Ich bin gegen mich, wenn jemand für mich ist. Ich bin gegen den, der für mich ist. Ich glaube der Frau des Künstlers nicht, dass ich so sein darf, wie ich bin. Wer den Punkt mag und die Linie, die er zieht, muss bescheuert sein, denke ich. Wer den Punkt mag und die Linie, ist Künstlerin. 12. Grenze offen. Ich gehe auf der Straße. Ich gehe an einer Mauer lang. Es ist eng hier. Ich stoße mit dem Kopf an die Betondecke, trotz des offenen Himmels. Der Druck nimmt zu. Mein Kopf knackt. Es ist eng, immer enger. Eine revolutionäre Situation, habe ich in der Schule gelernt. Die Unterdrückten wollen nicht so weiter wie bisher. Die Herrschenden können nicht so weiter wie bisher. Marxismus für Kinder. Es ist meine Revolution. Ich will nicht so weiter wie bisher, sagt meine Frisur. Meine Haare fühlen sich unterdrückt. Sie wollen aufstehen, nach oben stehen. Ich komme mit der nicht klar, sagt mein Vater und meint meine Lederjacke mit den Punkverzierungen dran. Er versteckt sie auf dem Dachboden. Die Grenze ist offen. Ja, da kommt die Revolution und ich hatte recht, so dermaßen recht, dass alles scheiße ist, die Worte hohl, der Alltag langweilig, die Strafen unverhältnismäßig, das Eingesperrtsein tödlich. Es reißt auf, das Land öffnet sich, ein Spalt in der Mauer, in der Politik, im Feld, im Wald, von dem die Blätter fallen. Und immer noch wünschen mir diverse Mitmenschen, dass ich vergast werde. Trotzdem Euphorie, überall. Endlich passiert mal was Neues. Ich gehe an der Mauer lang. Dahinter rumpelt das Stahlwerk. Der Raum dehnt sich. Die Älteren sind freudig verwirrt. Der Raum dehnt sich. Raster weiten sich, Rasterpunkte verschieben sich. Der ABV heißt jetzt offiziell Bulle. So wie er die ganze Zeit schon hieß. Der Bulle sagt was zu den Punks. Aber er hat nichts mehr zu sagen. Wir sagen es ihm. Er sieht auf seine Füße. Er sagt nichts. Wir fühlen sie ganz stark, die Anarchie. Ganz kurz. Kapitalismus ist keine Alternative, aber plötzlich ist er da und geht nicht mehr weg. Da kommt das harte Geld, die D-Mark. DDR-Autos werden zerfahren, verschrottet, an Punks verschenkt. Das ist die Freiheit. Auto fahren, ein Auto kaputt fahren, dann ein neues Auto fahren, noch ein Auto kaputt fahren. Eine einmalige historische Situation, eine revolutionäre Situation. Ich fahre, zu jung für den Führerschein. Der Bulle? Egal. Mein Fahrrad hängt hinten aus dem Kofferraum raus. Ich gehe an der Mauer lang. Dahinter rumpelt das Stahlwerk. Die Betriebe zerbrechen, die Kollektive zerbrechen. Die Älteren sehen auf ihre Füße. Hinter der Garage ist der Boden schlecht, nur Sand. Da wächst nichts außer Spargel. Da darf ich ein Beet haben. Da sitze ich, klein und dünn, und frage mich, warum ich bin. Ich soll mich verändern. Der Raum dehnt sich. Ich muss plötzlich groß sein, größer als vorher. Ich muss plötzlich frei sein, freier als vorher. Obwohl zu Hause alles genauso eng ist wie vorher. Obwohl mich mein Vater genauso unterdrückt wie vorher. Er ist keine Autorität, nur autoritär. Trotzdem muss ich jetzt ein freier, demokratischer Mensch sein. Ich muss meine Möglichkeiten nutzen. Ich soll wollen. Ich muss dürfen. Ich darf sollen. Sei so, sei anders als du bist. Sei spontan. Mach dies und mach gleichzeitig das Gegenteil. Bleib da, wo du bist. Geh weg. Sei kreativ, aber es muss was Nützliches dabei herauskommen. Sei frei, aber nur in den Grenzen, die dir vorgegeben sind. Sei gut, immer. Genauso wie früher, bloß anders. Vor den Wagen gespannt werden und vor Wut nicht anders können, als ihn zu ziehen. Die Revolution frisst ihre Kinder. Schon wieder. Die Kinder fressen die Revolution und jubeln der Birne zu, dem obersten Wichtigtyp von drüben. Die Birne mischt sich in die inneren Angelegenheiten ein, hält eine Rede in der großen Stadt. Noch existiert der Staat. Vom Volk der DDR bleibt nur das Volk. Was bleibt, sind ein paar Nazis ohne Frisur. Was bleibt, ist, dass meine Frisur stört. Sie stört jetzt nicht mehr das sozialistische Zusammenleben. Meine Frisur stört jetzt nur noch die Nazis. Die vermehren sich. Immer mehr Punks laufen über zu denen. Von der Deutschen Demokratischen Republik bleibt nur das Deutsche und wegen diesem Deutschen gibt es dann die deutsche Wiedervereinigung. An ihrer Stunde Null spielt eine DDR-Punkband. Deutschland halt's Maul und lass die Welt in Ruhe. Die Band spielt alte Arbeiterkampflieder. Die fanden wir früher immer scheiße, weil autoritär. Aber jetzt sind sie das Einzige, was uns noch einfällt, was uns behauptet. Weil die neue Zeit verlangt, sie zu vergessen. Immer dagegen, mit den Mitteln, die die Zeit uns hinhält. Und vielleicht verstehen wir jetzt zum ersten Mal die Worte der Lieder. Jetzt haben sie irgendwie einen Sinn. Punk verändert sich. Die Produktionsmittel ändern sich. Die Subkultur ändert sich. Ich weiß immer noch nichts von der Punkerinnen-Solidarität in Olympia. Ich lese in Szenezeitschriften von Frauen-Punk-Bands. Ich lese, dass ihre Musik zwar ganz gut ist, aber dass sie sich hochgeschlafen hätten. Ich verstehe nicht, was das bedeutet. Ich habe kein Geld für Platten und CDs. Die Szenezeitschriften schreiben nichts von Punkerinnen-Solidarität, denn die werden nicht von Punkerinnen geschrieben, sondern von Punkern. Ich verpasse die Punkerinnen-Solidarität im Punk. Ich verpasse Riot Girl, denn das ist immer noch unerreichbar weit weg. Punk wird aggressiver. Punk ist frustriert. Auf einer Party wird ein Auto ins Lagerfeuer gerollt. Früh steht nur noch die Karosse in der Asche, ohne Lack. Der Tank war schon leer, ist nicht explodiert. Die Zerstörungswut ist groß, so groß wie die Entwertung des bisherigen. Die Band spielt schneller. Die Band verzieht das Gesicht. Die Band schreit, wir verachten die Gewalt und bekämpfen sie. Vermutlich mit Gewalt. Das Pogo wird härter, die Ellenbogen spitzer, die Flecken blauer. Das Pogo ist kein Getragenwerden mehr. Ich muss jetzt allein aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Das Pogo ist ein Kampf um einen Platz auf dem Floor, um das Obenbleiben, ein Kampf gegen das Untergehen, gegen das Umfallen, gegen das Heruntergedrücktwerden. Das Pogo ist ein Kampf um einen Punkt im Raster, um einen Platz in der Subkultur, in der Gesellschaft. Kampf darum, keinen festen Standpunkt haben zu müssen und trotzdem oben zu sein. Kein Getragenwerden mehr. Ich muss aufpassen, dass die Ellenbogen nicht in meinem Gesicht landen. Die Sicherheitsnadel im Ohr ist meine einzige Sicherheit und auch die halte ich nicht aus. Das Ohr eitert und juckt. Das Ohr spinnt. Ich verliere beim Pogen meinen Schuh. Ich suche ihn mit dem Gesicht auf Ellenbogenhöhe. Ich habe Angst vor der Aggressivität und vor dem Verlust, vor der Peinlichkeit, nur mit einem Schuh nach Hause hüpfen zu müssen. Ich habe Angst. Ich warte am Rand, bis das Konzert vorbei ist. Und da steht der Schuh. Mitten auf der Tanzfläche. Einsam. Er hat ohne mich weitergetanzt. Punk ist ein Schuh, der mir zu klein geworden ist. Weg mit der Sicherheitsnadel, die tut mir weh. Den Punk zum Beruf machen, von der historischen Situation profitieren oder dafür zu jung oder zu alt sein. Punk ist mir nicht mehr Punk genug. Hinter der Garage ist der tote Winkel des Gartens. Da lebt das, was man nicht sehen will. Da wird das Schlechte hinausgeschlossen. Da ist das Leben hart und sauer. Und da sterben die Lieder. Genau so, bloß anders. Hörspiel von Antje Meixner. Es sprachen Jenny König und die Autorin. Musik: Zed Piau, Claudius Brüse und François Couturier. Ton und Technik: Hendrik Marnok, Oliver Dannert und Roman Weingart. Regie: Anna Panknin. Produktion: Deutschlandfunk 2021. Dramaturgie und Redaktion: Sabine Küchler.